In der englischen Hafenstadt New Charlton übernimmt die Faraday im August des Jahres 1874 mehrere tausend Kilometer Kabel, verteilt auf drei gewaltige Ladetrommeln in ihrem Bauch. Carl Siemens überprüft noch einmal alle elektrischen und mechanischen Geräte an Bord. William Siemens befindet sich in Ballinskellig Bay, einem kleinen Ort an der Küste von Irland, wo er die abschließenden Arbeiten an einer nicht sonderlich komfortablen Holzbaracke beaufsichtigt. Werner Siemens ist ebenfalls unterwegs zu dem kleinen Küstenort. Während der Verlegung wird er von dort die Überprüfung des Kabels leiten. Kapitel 3. Der Mont Blanc hätte dort stehen können. Das Kabel in den Laderäumen der Faraday kommt direkt aus der Fabrik von Siemens Brothers. Sie wurde in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich ausgebaut, weil Aufträge für immer mehr und immer größere Telegrafieprojekte gewonnen werden konnten. Das größte darunter, die Indo-Linie, 11.000 Kilometer, gebaut zum Zweck der Herstellung einer direkten und unabhängigen Telegrafenlinie über Land zwischen England und Indien, von London durch die Nordsee, Preußen, Südrussland und Persien bis Kalkutta. Großprojekte wie dieses haben dazu geführt, dass Siemens Brothers sich im Laufe der Jahre zu einem führenden Kabelunternehmen in England und der Welt entwickelt hat. Nicht zuletzt, weil größter Wert auf erstklassige Qualität gelegt wird. Während der Fertigung des Transatlantikkabels wurde die Signallauffähigkeit ständig überprüft, sowohl unter Wasser als auch unter hohem Druck. Selbst jetzt, während der Verladung ins Schiff, wird in regelmäßigen Abständen Strom durch die Leitung geschickt und gemessen, ob er störungsfrei fließt. Ein Fehler wie bei der Verlegung der ersten Teilstrecke soll und darf auf keinen Fall wieder vorkommen. Als die Arbeiten an der Landstation in Ballinskellig Bay fast abgeschlossen sind, begibt William sich auf den Begleitdampfer Dacia, um die Verlegung des Küstenendes ein paar Meilen hinaus ins Meer zu leiten. Dort angekommen, übergibt er das Ende an die Faraday, wo es an deren Kabel angespleist wird. Anschließend setzt sie am 1. September Kurs auf die gut 3000 Kilometer entfernte Küste von Neufundland. Runde um Runde läuft das Kabel von der riesigen Trommel im Laderaum des Schiffes ab, wird über Deck bis zum Heck geführt und sinkt von dort hinab zum Meeresgrund, der am Anfang der Reise noch nicht sehr weit hinunterreicht. Mit jeder Meile in Richtung Neufundland aber wird das Meer tiefer und die Strecke, die das Kabel frei im Wasser hängt, länger. Damit wird es auch schwerer, woraus sich zwei Faktoren von zentraler Bedeutung für das Gelingen des Projekts ergeben. Punkt 1 betrifft die Reißlänge, Fachausdruck für den kritischen Wert, an dem das Kabel durch sein eigenes Gewicht zerreißt. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, muss der Strang so stark konstruiert sein, dass er den Zugkräften der bis zu 5000 frei hängenden Meter standhält. Der Verwaltungsrat der Direct United States Cable Company hat dafür eine erprobte Konstruktion vorgeschrieben. Ein starker Kupferleiter, konzentrisch gebettet in 111 Kupferdrähte und darum gepresste 4 Lagen Guttapercha, dann mit Manila-Hanf umsponnen. Darum eine Schutzhülle aus Eisendrähten, jeder für sich mit 5 Lagen Manila-Hanf geschützt. Carl Siemens wird im Laufe der Reise herausfinden, dass diese Konstruktion durchaus verbessert werden kann und veranlasst entsprechende Änderungen. Punkt 2 von zentraler Bedeutung ist die Kontrolle der Ablaufgeschwindigkeit des Kabels. Da es mit zunehmender Meerestiefe auf einer immer längeren Strecke frei hängt und somit immer mehr Zugkraft entwickelt, läuft es zwangsläufig immer schneller ab, bis zu dem Punkt, an dem es unkontrolliert in die Tiefe rauscht. Idealerweise aber sollte es mit genau der gleichen Geschwindigkeit ablaufen, mit der das Schiff sich vorwärts bewegt. Eine kleine Hilfe bilden Fallschirme, die in regelmäßigen Abständen am Kabel befestigt sind, sich unter Wasser entfalten und einen Teil der Zugkräfte abfangen. Entscheidend für die Kontrolle des ablaufenden Kabels aber ist das Dynamometer, eine Maschine, die Werner Siemens Jahre zuvor für diverse Seekabelverlegungen im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und in der Nordsee konstruiert hat. Bevor das Kabel in die Tiefe hinabgleitet, wird es vom Dynamometer abgebremst. Die Maschine wird dazu so eingestellt, dass sie stets nur so viel Kabel freigibt, wie die Faraday Strecke macht. Dieses Zusammenspiel von Ablaufgeschwindigkeit des Kabels und Meter über Grund des Schiffes funktioniert erstaunlich gut, wenn man bedenkt, mit wie viel Ungenauigkeiten die Männer an Bord arbeiten müssen. Man weiß nämlich nur ungefähr, wie tief das Meer unter dem Schiff ist. Man weiß es vornehmlich aus Seekarten, in denen die Tiefen verzeichnet sind. Selbst zu messen wäre zu aufwendig, denn dazu müssten dünne, kilometerlange Drahtseile hinabgelassen werden, um die Tiefe auszuloten. Das Schiff müsste dazu stillstehen. Die Lotung nähme Stunden in Anspruch, und dann wüsste man lediglich, wie tief es genau an der Stelle ist, an der man sich gerade befindet. Eine Meile weiter aber könnte es schon wieder ganz anders sein. Es bleibt also vor allem der Blick in die Seekarten, die seit einigen Jahren kontinuierlich verbessert werden. Nicht zuletzt, weil der US-amerikanische Marineoffizier und Hydrograph Matthew Thornton Murray sich als einer der ersten der systematischen Vermessung des Nordatlantik widmete. Durch seine Messergebnisse wissen die Männer an Bord der Faraday, dass sie sich über einem unterseeischen Gebirgsrücken befinden, der über die gesamte Strecke zwischen Irland und Neufundland eine ziemlich gleichbleibende Höhe bzw. Tiefe garantiert. Das alles ist jedoch immer noch ziemlich vage. Man weiß nicht, ob und wo der submarine Gebirgsrücken von Tälern durchzogen ist, an denen abrupte Tiefenschwankungen entstehen, nicht unwichtig für den Ablauf des Kabels. Gibt man hier zu wenig Länge, liegt das Kabel vielleicht nicht mehr auf dem Grund, sondern hängt frei über einem längeren Tal. Unberechenbare Zugkräfte könnten dann dazu führen, dass es reißt oder durch Strömungen an Felskanten durchscheuert. Zum Ausgleich solch möglicher und wahrscheinlicher Probleme durch unbekannte geografische Formationen wird stets ein gewisser Prozentsatz mehr an Kabel hinabgelassen, als die tatsächlich zurückgelegte Strecke ausmacht. Dieser Zusatz von idealerweise 10-15% heißt Slack, sinngemäß schlaffes Seil. Eine teure, aber notwendige Zugabe, durch die deutlich mehr Kabelkilometer verlegt werden, als Strecke zu überbrücken ist. Bildlich gesprochen bedeutet es, dass das Kabel nicht in gerader Bahn, sondern in mehr oder weniger ausladenden Schlangenlinien auf dem Meeresgrund liegt und teilweise sogar in Knäueln. Während die Männer auf der Faraday in die Seekarten blicken, müssen sie die dort verzeichneten Tiefen mit der aktuellen Position des Schiffes vergleichen. Das ist ebenfalls nicht leicht. Man muss navigieren. Mit Sextant und nautischen Tafeln, üblicherweise durch Mittagsbreite und Chronometerlänge, abhängig von sichtbaren Gestirnen, Wetter und Seebedingungen. Meist werden mehrere Messungen durchgeführt, anschließend die Werte gemittelt. Das Ganze dauert etwa eine Stunde. Die Position auf eine Seemeile genau zu bestimmen, ist schon sehr gut und gelingt, wenn überhaupt, nur bei ruhiger See und gutem Wetter. Man weiß also stets lediglich ungefähr, wo man sich befindet. Gemessen wird zweimal am Tag, morgens oder abends und mittags. Bei bedecktem Himmel gegebenenfalls auch zwischendurch. Danach wird die Position korrigiert, denn Wind und Strömungen sorgen auf dieser Route dafür, dass das Schiff so gut wie nie den Kurs hält. Der schwierige, steile Abfall der irischen Küste zu großer Meerestiefe ist glücklich überwunden. Werner Siemens verfolgt in der Landstation Ballinskellig Bay die Ereignisse. Über das Kabel ist er mit dem Schiff verbunden, erhält von dort mehrmals täglich kurze Depeschen zum Fortgang der Arbeiten und regelmäßig einen elektrischen Impuls. Den elektrischen Prüfungen zufolge ist der Zustand des Kabels untadelhaft. Die Kontrolle des Kabels erfolgt alle 10 bis 30 Minuten. Strom fließt vom Schiff zur Landstation, wo seine Ankunft registriert wird. Gemessen wird mit Hilfe eines Spiegelgalvanometers. Entwickelt hat dieses Gerät der bekannte britische Wissenschaftler Sir William Thomson, der im Verlauf dieser Geschichte noch eine Rolle spielen wird und bereits im Vorfeld eine Rolle gespielt hat, denn er war der verantwortliche Ingenieur für die Kabelprüfung, bei der Verlegung der ersten Transatlantikkabel durch Cyrus Field. Das Spiegelgalvanometer ist konstruiert für die Messung sehr geringer Ströme, wie sie im langen Kabel zwischen Irland und der Faraday fließen. Die Erzeugung von elektrischem Strom ist kompliziert. Werner Siemens hat zwar bereits 8 Jahre zuvor eine Dynamomaschine entwickelt, doch sie ist noch nicht serienreif. Der Strom auf dem Schiff und in der Landstation muss auf chemischem Wege erzeugt werden, mithilfe von damals in der Telegrafie häufig verwendeten Meidinger- oder Leclerché-Elementen, Batterien, die in Serie geschaltet sind, um die benötigte Spannung erzeugen zu können. Das Spiegelgalvanometer, das die schwachen Batterieströme zu registrieren imstande ist, funktioniert so. Der zu messende Strom wird durch eine drehbare Spule geleitet, die sich im Magnetfeld eines Permanentmagneten befindet. Auf die Spule ist ein Spiegel montiert. Auf den wird ein Lichtstrahl projiziert. Der Spiegel reflektiert den Lichtstrahl auf eine Skala. Fließt Strom, wird die Achse der Spule proportional zur Stromstärke gedreht und damit auch die Lichtmarke auf der Skala verändert. Die Konstruktion erlaubt große Genauigkeit, denn der Abstand zwischen Spiegel und Skala kann variiert werden. Und je größer der Abstand, desto feiner wird die Messung. Plötzlich ein kleiner Isolationsfehler. So klein, dass nur außerordentlich empfindliche Instrumente, wie wir sie anwenden, ihn konstatieren können. Nach hiesiger Kabellegungspraxis würde man diesen Fehler unberücksichtigt lassen, da er ohne jeden Einfluss auf die telegrafische Zeichenbildung ist. Doch wir wollen eine ganz fehlerfreie Kabelverbindung herstellen. Rascher Austausch zwischen Karl auf dem Schiff, Werner in der Landstation und William in London. Dann die Entscheidung, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben, perfekte Arbeit abliefern. Das Kabel muss zurück an Bord geholt und die schadhafte Stelle ausgebessert werden. Die Faraday ist für diesen Fall bestens gerüstet. Sie muss jetzt nicht rückwärts fahren, sondern dreht und holt das Kabel über die Auslege- und Einholvorrichtung am Bug wieder zurück an Bord. Aktuelle Meerestiefe etwa 18.000 Fuß, ca. 5.000 Meter. Am 6. September erlebt Werner Siemens in Ballinskellig Bay dann dramatische Augenblicke. Der Lichtpunkt des Galvanometers fliegt aus dem Gesichtsfeld. Das Kabel ist gerissen. Gebrochen in einer Tiefe, aus der das Ende wieder aufzufischen ganz unmöglich scheint. Die Nachricht verbreitet sich innerhalb weniger Stunden in ganz England und die feindselige Konkurrenz nutzt umgehend die Gunst der Stunde, um Siemens Brothers nach Kräften in Misskredit zu bringen. »It is a rotten cable«, verkündet sie an der Börse. Aus London donnert William. »Von der glücklichen Durchführung dieses Unternehmens hängt unser Ruf, unsere Ehre und unser Vermögen ab. Es darf daher keine Rücksicht genommen werden.« Ich glaube nicht, dass Karl das Vertrauen seines Stabes besitzt und dass er ihnen an Umsicht und überlegener Ausdauer so überlegen ist, um diesen Fehler wieder auszugleichen. Hätte er mit Löffler fortkommen können, so hätten sich die beiden... Und rät, die Sache verloren zu geben. Ergänzt. Die Faraday soll zurück nach England fahren, neues Kabel laden und mit der Verlegung noch einmal von vorne beginnen. Werner rät zu Besonnenheit, versucht Bruder William zu beruhigen und ihm zu versichern, dass Karl in solch schwierigen Situationen genau weiß, was zu tun ist. Und während die Brüder an Land diskutieren, trifft Karl auf der Faraday tatsächlich eine ganz andere Entscheidung. Eingedenk dessen, dass es uns so leicht geworden war, Halifax gegenüber das Kabel aus einer Tiefe von 500 Faden zu heben, entschloss ich mich, auch hier den Versuch zu machen. Als dann der Suchanker hinabgelassen wird und volle 7 Stunden in die Tiefe sinkt, bevor er den Meeresboden erreicht, verlassen ihn allerdings vorübergehend Mut und Zuversicht. Die Tiefenmessung ergab 2683 Faden. Der Mont Blanc hätte also dort stehen können, ohne bemerkt zu werden. Das Meer war zum Glück ruhig und der Meeresboden glatt. Die Faraday kreuzt jetzt quer zum Kabel und zieht dabei den Suchanker über den so weit entfernten Meeresgrund. Immer wieder muss die Position bestimmt und mit den Angaben aus der bisherigen Route abgeglichen werden, um möglichst sicher zu sein, dass man an der richtigen Stelle sucht. Nachdem man ein paar Meilen in die eine Richtung gefahren ist, wird gewendet und in entgegengesetzter Richtung gefischt. In Balinskalix Bay beobachtet Werner Siemens derweil die Skala des Galvanometers. Seine Stimmung ist gar nicht gut. Die Station ist zugig, ungemütlich, draußen stürmt es. Dennoch harrt er aus, nimmt den Blick kaum von der Skala des Messgeräts, das die einzige Verbindung zum Schiff ist. Wenn nur die Leitung wieder zu leben beginnen würde. Von seiner Seite ist dazu alles bereit. Er schickt Strom durchs Kabel und misst Leitfähigkeit und Widerstand, um jede Veränderung zu registrieren. Es vergingen zwei bange Tage, ohne irgendwelche Nachrichten vom Schiff. Auf einmal eine heftige Spiegelschwankung. Das Ende des Kupferdrahtes musste metallisch berührt sein. Dann mehrere Stunden lang schwaches, regelmäßiges Zucken des Spiegelbildes der Skala, woraus sich auf stoßweises Heben des Kabelendes durch die Ankerwinde schloss. Doch stundenlang darauf folgende Ruhe ließ die Hoffnung wieder sinken. Dann wiederum starke Spiegelschwankungen durch Schiffsstrom, die mit nicht enden wollendem Jubel des Stationspersonals begrüßt wurden. Das Unglaubliche war gelungen. Karl hat eine Pioniertat vollbracht, die zusätzlich beeindruckt, weil es so schnell ging. 2 Tage nach dem Kabelbruch ist die Faraday bereits wieder auf Kurs Richtung Neufundland und lässt kontrolliert Kabel in die Tiefe hinab. Das Wetter spielt jedoch nicht länger mit und bald stampft das Schiff in stürmischer See. Wenige Tage später schlägt das Schicksal dann erneut zu. Am 11. September reißt das Kabel ein zweites Mal. Jetzt über felsigem Grund. Ich will nur hoffen, dass das zweite Fischen nach dem verlorenen Ende so glücklich ablaufen wird als das erste. Aber es ist eine Versuchung der Vorsehung und ich kann mir nicht denken, dass das Reißen in beiden Fällen unvermeidlich gewesen wäre, bei sorgfältiger Hantierung. Wenn nur an der neuen Bruchstelle die Tiefe nicht an 3000 Faden geht und es an Kohlen und Seil fehlt, bevor die Operation... Williams Befürchtungen scheinen sich jedoch zu bewahrheiten. 14 Tage kreuzt die Faraday erfolglos. Dann ist der Vorrat an Kohle so weit aufgebraucht, dass man zurück nach England und das verlorene Kabelende irgendwo dort unten in der Tiefe zurücklassen muss. Es steht nicht gut um das Direct United States Cable, und der Aktienkurs der Company sinkt erneut.